Ich hab Stacks in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Drugs in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Cars in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Shots in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Stacks in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Drugs in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Cars in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Shots in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Bitches wollen blasen wegen Farben, das ist echt so. Ich kaufe mir Jewelry und du spritzt hier nur Testo. Ich hab eine Wohnungstür mit einem Medusa-Kopf und ich züchte Kokain in einem Blumentopf. Komme mit dem Luxusgürtel aus dem Ferragamo-Store. Ich verkauf dein Auto-Hitter und du hast dein Kanomor. Double Cup aus Styropor mit dem Bombay-Mali-Drink. Ich hab keine Zeit, du Nutte, denn ich muss zum Star-Meeting. Hörst du, wie die Kasse klingelt? Hörst du, wie ich Geld verdiene? Ich reise nach Japan und auf meinem Teller ist Delfin. Nach zwei Gläsern Fantalin werde ich mit der Slut im Team. Die Villa hat zwei Ausgänge, vorne Wien, hinten Berlin. Die Uhr an meinem Arm ist wie dein Jahresgehalt. Deshalb sieht man bald dein Blut auf diesem Straßenasphalt. Das Outfit, das ich trage, Nutte, es hat viele Colorways. Ich reg alle Bitches ab, denn ihr seid leider alle gay. Ich hab Stacks in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Drugs in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Cars in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Shots in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Stacks in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Drugs in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Cars in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Shots in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Viele Farben auf dem Bucket sind der Grund für meine Freshness. Das ist nicht das Internet, bitte, ich hab in echt Cash. Money auf dem Konto drauf, Money in der Sparkasse. Ich hab Pussy Juice von Bitches drauf auf meiner Matratze. Bitches werden durchgefickt, du hast deinen Lurch gewichst. Ich mach Geld als Rapper, aber trotzdem hit ich diese Licks. Und weil du einen Penis lickst, bist du leider Gay Slime. Ich raube dich aus und put das Guala in den Safe rein. Du bist nicht gesaved, nein, ich schieße dich wieder nieder. Ich versorg die Squeeze mit Crack, ähnlich wie der Dealer, brech dir alle Glieder auseinander wie nen Tricks-Riegel. Ich bin nicht bei Brick Squad, doch ich tick Ziegel. Bei mir läuft so ähnlich Player, so als wär ich Vapiano. Du fährst deinen Fake-Wagen namens Maserato. Ich fahr Maserati, auch mit einer Fahne. Ich spritz auf die Bitches, aber keine Dani-Sahne. Ich hab Stacks in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Drugs in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Cars in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Shots in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Stacks in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Drugs in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Cars in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen. Ich hab Shots in vielen Farben, deshalb wollen die Bitches blasen.